voller Kopf. Leere Taschen bringen niemanden nach vorn. Voller Kopf. Leere Taschen bringen niemanden nach vorn. Kein Stopp. Immer weiter muss es sein, nochmal von vorn. Voller Kopf. Leere Taschen bringen niemanden nach vorn. Kein Stopp. Immer weiter muss es sein, nochmal von vorn. Genug von der Leier, dass ich keine Zeit habe, ich hör nicht mehr zu. Ich mache mir weiter, weiß Blicke von Neidern gehören dazu. Halt nicht an mein Plan, gibt nur eine, für immer derselbe zu bleiben. Egal ob ich Select damit oder hören muss, da will ich keines nicht leiden. Surf auf meiner eigenen Wave, dass dir das nicht passt, ist okay. Denn während du redest, bin ich gerade am Machen und packe die Bassen ins Safe. Das Handy am Klingeln, ich geh nicht ran. Gerade zu busy, mal wieder im Stu. TikTok im Vollgas, nicht weniger. Weder daneben ist keine Option. Ich bremse nicht, bis ich im Range sitz. Geb ich mein Bestes, fick auf den Rest. Ich will die High Sound Chain, um meine Neck zu glänzen. Das ist Blende. Leere Taschen bringen niemanden nach vorn. Deshalb bin ich immer am Machen. Wenn die anderen schlafen, bin ich am Machen. Mein Kopf ist immer voll. Voller Kopf. Leere Taschen bringen niemanden nach vorn. Kein Stopp. Immer weiter muss es sein, nochmal von vorn. Voller Kopf. Leere Taschen bringen niemanden nach vorn. Kein Stopp. Immer weiter muss es sein, nochmal von vorn.